Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir können nochmal reden miteinander. Wir können nochmal talken. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, hier heute Nacht, live, tief in der Nacht, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5 678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800 5 678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Erster Anrufer heute Nacht ist Christian. Christian ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Christian. Um was geht's? Mein Problem ist, mein Vater ist fremdgegangen und ich weiß nicht, ob ich es meiner Mutter sagen soll. Wie hast du es rausgekriegt, dass er fremdgegangen ist? Also die Geschichte hat so angefangen. Also meine Mutter seit Februar für Diagnose gestellt, Darmkrebs. Mhm. Tja, sie hat auch einen künstlichen Ausgang seitdem. Mhm. Im März darauf ist mein Vater fremdgegangen. Ich habe meine Mutter von Bekannten und Nachbarn gehört. Wir wohnen in einem kleinen Ort. Mhm. Ach, das hat die Mutter auch gehört? Das hat die Mutter durch die Bekannten und die Nachbarn halt gehört. Ja, ja. Tja, meine Mutter ist dann im Juni auf Kur gekommen. Mhm. Ich kam dann nach Hause eines Abends. Es war auf dem Samstag. Mhm. Ich schließe die Tür auf. Da kam mir mein 2 Jahre jüngerer Bruder entgegen. Ja. Fast, sag ich mal, mit ein bisschen Tränen und sagte, du, der Papa hat oben eine Frau auf dem Zimmer. Mhm. Ich wusste nicht, wie ich in den reagieren sollte. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe gesagt, gut, wir kennen die Frau. Ich habe gesagt, fahr los, hol den Mann. Ihr kennt die Frau? Wir kennen die Frau, das ist ein kleiner Ort, wo wir herkommen. Ah ja. Mhm. Ja, hol den Mann. Na gut, er hat den Mann geholt. Ich bin in mein Zimmer gegangen. Mhm. Mann kam, mein Bruder gesagt, aber hier kein Ärger, mein Bruder ist auch da. Mhm. Ja, ich habe dann mehr oder weniger nur gehört, wie hochgegangen ist und gehört hat so, ihr müsst euch schämen von den Kindern hier und aus dem Haus raus. Ja. Tja, und das war's dann eigentlich. Das war im Juni dieses Jahres. Im Juni, ja. Aber du hast ja gerade gesagt, dass vorher auch schon mal was passiert war, was deine Mutter erfahren hat. Ja, genau. Ja. Auch mit der gleichen Frau. Aber mit der gleichen Frau. Mhm. Das heißt, im Prinzip weiß deine Mutter schon, dass da irgendwie was im Busche war oder ist. Mhm. Aber sie weiß eben von diesem einen Vorfall noch nichts. Nun ist das ja eine hochpeinliche Situation, stelle ich mir vor. Ja. Für alle. Ihr benachrichtigt den Mann dieser Frau. Dieser Mann kommt zu euch in die Wohnung, ins Haus. Vor euren Augen redet er und es muss doch furchtbar gewesen sein. Ja gut, ich muss dazu sagen, diese Frau ist ziemlich bekannt bei uns im Ort. Und sag ich mal, also mein Vater ist, weiß ich nicht, vielleicht schon der 10. oder so. Also die Frau ist bekannt für diesbezügliche Dinge, oder wie? Genau, ja. Ah ja. So, wie war denn dann die Situation, die Stimmung, die Gesprächssituation zwischen dir, deinem Bruder und deinem Vater nach diesem Vorfall? Wie habt ihr geredet? Was hat er gesagt? Also ich muss sagen, also den nächsten Tag, ich hab mit meinem Vater gar nicht darauf geredet. Mhm. Noch nicht. Und er hat mein Vater zu meinem Bruder gesagt, ja, bitte sag nicht deiner Mutter. Du weißt doch, ich liebe sie und so. Und mehr ist da eigentlich nicht gewesen. Mhm. Sagen, ich bin dann auch im August ausgezogen, auch durch irgendwie, ich habe keine Luft mehr zu Hause gekriegt, vielleicht auch dadurch. Ja. Gab auch so noch ein bisschen Streitigkeiten so. Ja. Sag ich mal. Seitdem wurde das nicht mehr thematisiert? Nein, eigentlich nicht. Bist du denn sicher, dass seitdem nicht nochmal was passiert ist? Sag mal, ich glaube es, aber sicher bin ich nicht. Mhm. Wie krank ist deine Mutter? Ist sie lebensbedrohlich krank? Nein, ich sage mal, ich habe meiner Mutter erstmal weiter nichts zu tun gehabt so. Ich habe mal keinen Kontakt, auch wegen Streitigkeiten, weil ich weiß nicht, ich konnte ihr auch nicht so direkt in die Augen gucken. Mhm. Ja, das ist jetzt vor einer Woche, ist er dann mal, wir wohnen auch im gleichen Ort mit meiner Freundin, wo ich hingezogen bin, ist er dann mal vorbeigekommen und hat gesagt, ja, kommt doch mal Weihnachten vorbei und so. Mhm. Ja, und dadurch ist das dann nochmal hochgekommen, weil ich wurde zum ersten Mal von meiner Freundin eingeladen und ich weiß nicht, ob ich mich da an einen Tisch so setzen kann, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also in Bezug auf deine Mutter, wie du dich dann ihr gegenüber verhalten sollst. Ja, genau. Mhm. Die ganze Sache ist ja insofern für mich so ein bisschen gebrochen schon, weil sie ja Bescheid weiß. Sie weiß ja etwas. Hm. Meinst du denn, dass sie darüber nachgrübelt, ob das noch weitergelaufen ist? Hast du denn mit deiner Mutter über diesen ersten Vorfall mal gesprochen? Nein, auch nicht. Überhaupt nicht sagen. Es war wohnte in der Küche oben, da lag ein Brief. Also meine Mutter hat über einen Rechtsanwalt mein Vater mit Scheidung gedroht, wenn sowas mal passieren würde und so. Mhm. Das habe ich halt nur gesehen, weil dieser Brief halt offen lag und hat demonstrativ dahingelegt. Mhm. Also ist die Beziehung zwischen deiner Mutter und deinem Vater offensichtlich ja völlig kaputt? Was heißt kaputt? Nein, also ich kann es nicht daran erinnern. Also sie gehen zusammen, sie fahren in Urlaub, sie sind eigentlich sonst, sag ich mal, fast glücklich miteinander. Also ich sehe das nicht, was das kaputt ist. Mhm. Naja, aber mit Scheidung drohen und naja gut, wenn das eventuell passieren würde, ne, sagst du. Mhm. Ja. Von Seiten der Nachbarschaft hast du auch nichts Besonderes mehr gehört? Ich habe mit den Nachbarn ringsum eigentlich ich weniger ja. selber was zu tun. Ja. Nun ist dein, wie lange sind die verheiratet, deine Eltern? Ich bin 23, 24 Jahre. Mhm. Und ob da früher mal sowas vorgefallen ist, weißt du nicht? Nein, das kann ich nicht sagen. Das weißt du nicht. Mhm. Ich würde jetzt an der Stelle erstmal, Christian, das Gespräch mit dem Vater nochmal suchen. Ihm das auseinandersetzen, auch deine Seelensituation, deine Seelennot, dass du völlig verkrampft bist der Mutter gegenüber nach dem, was da vorgefallen ist. Und nimm ihn mal so richtig ins Gebet. Vor allen Dingen, um auch rauszukriegen, wie er die Ehe sieht, welche Perspektiven er sieht. Ob das für ihn wirklich nur so ein einmaliger, zweimaliger Ausrutscher war oder ob vielleicht doch gravierend oder grundlegend was kaputt ist. Ich würde also erst auf jeden Fall den Weg über den Vater gehen. Und an ihn auch zu appellieren, in irgendeiner Weise klaren Tisch zu machen. Entweder, dass er das beichtet und sagt, das sollte dann aber wirklich dann nicht nochmal vorkommen. Mhm. Oder eben, dass auch wirklich dann klare Verhältnisse entstehen, wenn die Beziehung kaputt ist, wenn sie nicht mehr funktioniert. Also zum einen hin würde ich sagen, also mein Vater reden so direkt, das wird ziemlich schwer. Also mein Vater ist nicht aggressiv oder so, aber ich habe mit meinem Vater solche Gespräche überhaupt noch nie geführt und ja, dann wird es Zeit jetzt, dass du es tust. Es belastet dich ja sehr. Ja. Also musst du jetzt etwas tun, was du, auch wenn du das noch nie getan hast, um da eine Klärung zu finden und auch für dich eine Entlastung zu finden, finde ich. Ja, bei den Gedanken zittert es mir, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, aber was willst du sonst machen? Wenn du jetzt zu deiner Mutter gehst, das erzählst, dann wer weiß, was das wieder für eine Auswirkung hat. Ich finde den Weg über den Vater den besseren. Und du kannst danach, wenn er sich sehr blockiert, kannst du immer noch sagen oder ihm auch sagen, pass auf, ich kann mit der Lüge nicht leben, ich sag's der Mama dann. Ich will das nicht, dass das alles unter den Tisch gefegt wird. Also, der Schritt an den Vater fände ich zum Vater hin fände ich am klügsten, Christian. Okay? Okay. Alles Gute und viel Erfolg. Kann ich vielleicht ein Autogramm von dir haben? Ja, leg bitte auf und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Angelika, 45 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Ja. Hier ist Angelika. Ich möchte erstmal sagen, ich habe sehr große Achtung vor dir und du bist eigentlich der Einzige, den ich jeden Tag noch außer meinem Mann sehe. Ach. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Das ist sehr nett von dir, vielen Dank. Wobei mich das gerade ein bisschen irritiert. Ich bin der Einzige, den du außer deinem Mann noch siehst am Tag? Ja, ja. Was deine Sendung ist eigentlich der eigentliche Höhepunkt meines Tages, weil ich bin ein sehr einsamer Mensch. Ich bin abhängig von meinem Mann. Mhm. Ich war seit mindestens 7 Jahren nicht mehr aus dem Haus. Seit 7 Jahren nicht mehr aus dem Haus? Wir sind nur kurz umgezogen und ich war vor 2 Monaten für eine längere Operation im Krankenhaus. Und das war's eigentlich. Und mein Höhepunkt ist, Domian zu gucken. Ja, und mein Mann schlägt mich seit ein paar Wochen oder Monaten. Und er hat mir auch in letzter Zeit nie was zu essen gegeben, mir meine Medikamente auch nicht mehr gegeben. Und hat mir heute Nachmittag, ich hatte mich auf Weihnachten gefreut, wollte heute mal raus für Weihnachten einkaufen. Und dann sitzt er so vor mir und meinte, naja, Entschuldigung, ich muss jetzt was sagen. Und sagte, ich habe das Geld leider mit einer Hure durchgebracht. Du kannst sehen, wie du die nächsten Tage Weihnachten verbringst. Dann hat er mich noch geschlagen und meinte, es gibt Leitungswasser. Und er würde jetzt gehen und eventuell gegen einen Baum fahren. Ja, und seitdem sitze ich hier. Er ist aus dem Haus jetzt, er ist weg. Ja, er ist weg. Mhm. Ich bin ganz erschlagen von dem, was du sagst. Ich muss dazu sagen, ich schäme mich, dich anzurufen, weil ich weiß, dass andere Leute mehr Probleme haben. Aber ja, tut mir leid. Ich muss mal eben unterbrechen, weil hier irgendwas ist hier in meinem Studio. Nee. Nee, das ist eine Täuschung. Ich dachte, hier wäre irgendwas runtergefallen. Ich bin insofern ganz platt von dem, was du sagst, weil es so unglaublich klingt. Doch, es ist so. Du bist 7 Jahre nicht aus dem Haus gegangen. Ja, wie kam es denn dann dazu? Wie kam es dann dazu, dass du gerade heute einkaufen wolltest? Weil ich habe mich darauf vorbereitet, weil ich habe sehr starke Schmerzen. Ich kann eigentlich nur mit Schmerzmitteln über den Tag kommen. Und ich habe mich eigentlich jetzt tagelang darauf vorbereitet, mit Schlafentzug, alles. Ich wollte es schaffen. Ich wollte eigentlich für mich mal einen Höhepunkt des Jahres setzen. Mhm. Ich wollte es einfach schaffen. Und ich stehe auf heute Morgen und ich muss auch dazu sagen, ich schlafe auch nur noch mit 4 oder 5 Schlaftabletten am Tag, dass ich mal 2-3 Stunden schlafe. Ansonsten geht gar nichts mehr. Und ich habe mich wirklich so gefreut, meine Wohnung zu schmücken, egal, also rauszugehen. Mein Mann wusste das auch und er sitzt dann hier, ich setze Kaffee auf und er sagte, Frau, wir gehen nicht einkaufen. Sag ich, warum das denn nicht? Nee, du gehst ja auch sonst nicht raus und ich kann dir ja gleich sagen, wie Weihnachten verläuft. Mhm. Dann habe ich erst gedacht, er macht einen Spaß. Angelika, warum ist das so? Warum gehst du seit 7 Jahren nicht raus? Weil ich Angst vor Menschen habe. Warum hast du Angst vor Menschen? Ich wurde als Kind missbraucht, sehr lange Zeit. Mhm. Dann bin ich aus meiner Kindheit geflüchtet in eine frühe Ehe. Mhm. Bin schwanger geworden, war im 8. Monat schwanger mit Zwillingen und bin dann sehr brutal überfallen und missbraucht worden, habe die Kinder verloren und bin damals zur Kur gekommen und habe von der Kur aus alles in meiner Heimat zurückgelassen. Ich komme aus Heidelberg ursprünglich, habe meinen jetzigen Mann in der Kur kennengelernt und bin dann hier hoch nach Kiel gezogen. Ja. Ich habe alles hinter mir gelassen. Ja. Ich wollte nichts mehr wissen. Es sind auch keine weiteren Kinder dann gekommen? Nee, genau. Das ist wahrscheinlich auch dieses Problem meiner Abhängigkeit. Ich konnte dann keine Kinder sehen, weil ich in der jetzigen Ehe dann keine Kinder mehr kriegen konnte. Mhm. In diesen 7 Jahren hast du dich nicht wie in einem Gefängnis gefühlt? Doch, ich bin im Gefängnis. Ja. Ich habe auch öfter, was heißt öfters? Ich habe jetzt auch erst seit 2 Wochen Telefon. Mhm. Weil mein Mann das mir auch immer verwehrt hat. Mhm. Also er hat ein Handy, aber ich war immer abgeschlossen. Ich habe es aber irgendwie geschafft, mir jetzt eben ein Telefon zu besorgen. Mhm. Und ich habe einmal, als er mich wieder geschlagen hat, eben im Frauenhaus angerufen und gefragt, ob die mir helfen könnten. Mhm. Und dann hieß es nur, da ich so psychisch in Anführungszeichen krank wäre, müssten sie mich erst mit der Polizei rausholen, erstmal in die Irrenanstalt in Anführungszeichen bringen. Naja. Und das war es dann für mich, da hat sich für mich erledigt. Diese Schlagerei. Ist die erst seit neuestem, so wie du es gerade ein paar Mal gesagt hast? Ja, oder? Seit ein paar Monaten. Die gab es all die Jahre über nicht? Nee, die gab es nicht. Wie war denn die Ehe in diesen 7 Jahren des Gefängnisses? Ja, ich habe eigentlich eine Tag- und Nacht-Umkehr gemacht. Ich habe nachts, bin ich wach gewesen und habe tagsüber versucht, eben in Schlaftabletten meinen Schlaf zu finden. Ich bin allen Problemen aus dem Weg gegangen. Wirklich allen Problemen. Aber war das nicht denn auch äußerst belastend für die Ehe? Ja, ja. Und ich denke, ich habe vielleicht eine Mitschuld daran, dass mein Mann so geworden ist. Mhm. Gab es denn zwischendurch mal Auseinandersetzungen, dass er gesagt hat, hier, es muss etwas geschehen, geh du zum Arzt, mach irgendetwas, ich kann so nicht mehr weiterleben? Ja, ich habe aber immer wieder Anläufe gemacht, aber er hat es dann immer wieder gestoppt. Ich habe so das Gefühl, er braucht meine Abhängigkeit für sich langsam auch. Ah ja. Dass er sie benutzt. Dass ihr beide, das braucht irgendwie, ne? Genau. Dass du dich an ihn klammerst Genau. Und er letztendlich das auch genießt irgendwie. Letztendlich vielleicht so eine Macht über dich zu haben und auch einen Vorteil für sich daraus zieht. Ja, genau. Wie ist das denn so gewesen? Man hat doch immer irgendwie Bekannte oder Freunde oder Verwandte, haben die das mitbekommen? Ja, die haben sich dann, als sie gemerkt haben, dass ich eben so Angstzustände hatte und es hatte keiner eigentlich so richtig, wie soll ich sagen, es wird nicht als Krankheit anerkannt und dann ist es auch keine Krankheit. Mhm. Weil ich habe es dann am Anfang versucht rauszugehen, aber bei mir ist dann dieses Angstgefühl rauszugehen auch gleichzeitig damit verbunden, dass ich immer zur Toilette rennen muss. Also ich kriege furchtbar Durchfall und schon deswegen traue ich mich dann schon nicht raus. So, das heißt, dass die Leute sich nach und nach immer mehr von euch distanziert haben, zurückgezogen haben. Und ich hatte keine Familie hier oben. Ja. Und mein Mann, seine Familie, die sind jetzt alle gestorben. Also er hat auch sehr tragisch jetzt letzter Zeit. Es ist jeder gestorben in seiner Familie. Du sagtest gerade, dass du vor 2 Monaten im Krankenhaus warst. Ja. Was wegen einer sehr schlimmen Sache, oder? Ja, also ich habe auf jeden Fall, Rheuma habe ich so und so. Also ich habe immer furchtbare Schmerzen. Ich bekomme auch Morphium. Mhm. Und ich hatte 3 Bandscheibenvorfälle und die Wirbelsäule ist überhaupt kaputt. Und deshalb warst du auch im Krankenhaus? Genau. Mhm. Wie war denn das für dich, nach dann auch quasi nach 7 Jahren zum ersten Mal raus in eine andere Umgebung, vielleicht mit einem anderen Menschen sogar im Zimmer schlafen, im Krankenzimmer. Das war sehr schlimm. Ich habe es irgendwie überstanden. Ich war auch sehr froh, dass ich es überstanden habe. Und habe gedacht, jetzt finde ich einen Anfang. Ich finde einen Anfang und es geht jetzt weiter aufwärts. Ich suche nochmal einen Therapieplatz, aber mein Mann stoppt es irgendwo alles. Und wie gesagt, ich bin nur so verzweifelt, weil es ist Weihnachten. Und er ist jetzt weg. Und ich sitze da. Ich finde es ganz erstaunlich, dass du nach dieser Geschichte, die du mir erzählt hast, nach dem, was du hinter dir hast, dass du 7 Jahre völlig zurückgezogen gelebt hast, menschenscheu bist, Angst vor Menschen hast, dass du den Mut hast, hier anzurufen. Weißt du auch warum? Ich habe mir gedacht, ich habe Tabletten. Entweder du nimmst die Tabletten oder du rufst Domian an und Domian gibt dir so einen Arschtritt und sagt, komm in die Gänge oder sonst irgendwas. Ja, also auf jeden Fall war die Entscheidung, anzurufen schon mal die richtige Entscheidung. War richtig. Das ist völlig klar. So, und was ich jetzt gerade interessant fand bei deinen Schilderungen, dass du ja einen großen Willen zu haben scheinst, dass sich etwas verändert. Ja. Ne? Du hast ja gesagt, ich will irgendwie Therapie machen. Ich habe auch schon mal im Frauenhaus angerufen. Ja. Die haben mir da nicht richtig geholfen. Die haben mir Unsinn erzählt. Also du hast auch Rückschläge erlitten. Aber da ist ein Willen. Ja. Ne? Also man könnte, wenn ich den jetzt hätte. Ja, man könnte jetzt eigentlich denken, vielleicht auch, dass dieser Mensch, der ist 7 Jahre so angekettet, der ist platt, der kann nicht mehr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du auch sehr kraftlos bist und auch das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, mein Mann gibt mir ja auch nichts zu essen. Ich habe wirklich die letzten Monate, ich war übergewichtig, muss ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt auch schon seit Montag nichts mehr gegessen. Mhm. Also ich habe jetzt fast über 25 Kilo abgenommen. Das ist natürlich jetzt eine ganz schlimme Eskalierung von allem, dass der Mann dich schlägt, dass er dir nichts zu essen gibt, dass er dich auch psychisch unter einen ungeheuren Druck setzt, indem er jetzt abgehauen ist, weggefahren ist. Und zwar, weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Dass ich noch da sitze und eigentlich warte, kommt die Polizei, tut er sich jetzt was an. Ich verstehe einfach nicht, dass ich noch so denke. Es ist ihm ja auch egal, was mit mir passiert. Ja, das ist aber auch klar. Wenn du 7 Jahre in so einer Abhängigkeit warst, dass du erstmal immer noch auf ihn gepolt bist, ihm hin orientierst. Nein, Angelika, ich finde, dass diese Kräfte, diesen Willen, den du da hast, dass sich etwas verändern soll, dass der richtig aktiviert jetzt wird. Und lass uns diese Chance nehmen, dass du hier angerufen hast, dass du durchgekommen bist und dass wir auch miteinander jetzt sprechen können. Das ist auch wie ein Wink für mich. Ja. Ja. Lass uns das nutzen, dass wir jetzt gemeinsam, einmal, dass wir jetzt noch ein bisschen reden und du nachher mit meinem Psychologen auch, dass so richtig jetzt was in die Gänge kommt. Ja. Ich sage mal so von außen betrachtet die Fakten. Es ist das Grauen, dass du 7 Jahre bei diesem Mann eingesperrt warst. Das lag nicht nur an dem Mann, es lag auch an dir. Ja. Aber es ist einfach schrecklich, dass es so gekommen ist. Also insgesamt sind wir aber schon 22 Jahre zusammen, ne? Ja, so. Dann ist sehr schlimm, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat. Es ist schlimm, dass er dich schlägt, es ist schlimm, dass er dir nicht zu essen gibt, es ist schlimm, dass er jetzt einfach so wegfährt und dich in Angst und Schrecken versetzt. Aus all dem, was du gesagt hast, gibt es eigentlich nur eine einzige Konsequenz. Du musst aus diesem Verhältnis, aus dieser Beziehung mit diesem Mann raus. So. Aber wohin? Und da muss man jetzt einen richtig guten Weg finden, dass es für dich erträglich ist, denn die erste Zeit wird dir schlimm werden. Ja. Aber jetzt ist es auch schon schlimm. Ist mir schon klar. Und du bist in einer hochgradigen Notsituation. Wenn du sagst, hast du den Schlaftabletten da zu Hause? Ja, ich habe genug Tabletten. Also ich werde eigentlich von meiner Ärztin auch nur voll gepumpt, damit ich Ruhe gebe. Weil es ist so. Ja. So. Aber ich tue es nicht. Ja, das will ich auch sehr hoffen. Insofern auch sehr hoffen, dass ich ganz sicher bin. Ich bin ganz sicher, Angelika, wenn wir beide uns in einem halben Jahr widersprechen, dann wirst du sagen, wie gut, dass ich das damals nicht gemacht habe. Nee, und weißt du auch warum? Ich muss jetzt so kurz sagen, auf jeden Tag deine Sendung. Mhm. Und ich weiß, wie schwer krank Menschen sind. Und ich denke mir, diese Menschen wollen leben. Mhm. Und du schmeißt dein Leben weg. Das machst du nicht. Genau. So. Und du hast auch die Chance, aus all dem, aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen. Ja. Wenn du es nur jetzt auch willst. Mhm. Und wir, das heißt jetzt mein Psychologe, der Peter. Ja. Peter ist heute Nacht hier. Ihr beide werdet jetzt gemeinsam beraten, was der beste Weg für dich ist, es zu tun, rauszukommen. Und es gibt einen Weg, hundertprozentig. Okay. Und ich möchte dich wirklich sehr, sehr, sehr bitten, auch jetzt nicht vielleicht dich zu sehr anschlagen zu lassen, emotional durch das bevorstehende Weihnachtsfest. Ja. Vielleicht sollte man das jetzt einfach mal vergessen, dass nächste Woche Weihnachten ist. Wichtig ist, dass du da rauskommst und dass es dir einigermaßen stabil geht die nächsten Tage. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und dass du auf deine eigenen Füße kommst und dass genau. du von dem Mann wegkommst. Ja. Ne? Das ist wichtig. Auch. So, du legst auf, der Peter ruft dich an und ich wünsche alles, alles Gute und hoffentlich werden wir uns in einem halben Jahr widersprechen und du wirst mir gute Dinge erzählen können. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Ich wünsche euch trotzdem ein frohes Fest und Dann. Vielen Dank, dass es dich gibt. Tschüss. Danke für das Kompliment, Angelika. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Christina ist da. Christina ist 28 Jahre alt. Und hallo, Domian. Hallo, Christina. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt, muss ich erstmal sagen. Es freut mich erstmal, dass ich durchgekommen bin. Meine Sache ist natürlich nicht ganz so dramatisch, was du jetzt vorher gehabt hast, aber trotzdem geht es mir sehr, sehr schlecht im Moment, so psychisch gesehen. Also ich war 4 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ja. Und wir haben aber seit 3 Jahren sind wir also auseinander und seitdem haben wir also immer noch eine Beziehung, die eigentlich aber mehr auf sexueller Ebene ist. Mhm. Und das Ganze macht mich also ziemlich fertig. Und das macht mich schon sehr, sehr lange ziemlich fertig. Ich komme auch von diesen Menschen einfach nicht los. Auch eine Abhängigkeit in gewisser Weise. Ja, in gewisser Weise schon. Liebst du ihn denn noch? Bitte? Liebst du ihn noch? Ich weiß manchmal nicht selber nicht, was das ist. Ob das Liebe ist, ob das Gewohnheit ist. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich auch überhaupt nicht mehr zugänglich bin so für andere Männer. Ich lerne zwar welche kennen, ich bin nicht hässlich oder so, sondern einfach, dass ich dann mehr wie ein Flirt, wird es dann einfach nicht mehr, weil er auch ständig mich auch noch anruft und er ist auch gerne mit mir zusammen, Domian, aber er ist einfach auch ein Mensch, er kann überhaupt nicht über seine Gefühle reden, aber hat er ist dann da und er geht dann auch wieder. Mhm. Hat er eine Beziehung? Hat er eine Beziehung? Das weiß ich nicht. Er hatte mal eine. Das fragst du gar nicht? Ich frage, ja. Aber er sagt irgendwas und du bist ja nicht sicher, ob es die Wahrheit ist. Er sagt mir, das ist ihm alles viel zu stressig. Er will auch gar keine Beziehung, weil er zurzeit ein Studium noch macht. Da will er auch nicht drüber reden. Er sagt, das ist nun mal halt so, wie es ist. Er kann es nicht ändern. Aber auf der anderen Seite würde er es auch niemals akzeptieren. So hat er mir das auch gesagt, wenn ich eine andere Beziehung habe. Das ist dann auch so, dass er diesen Druck ausübt auf dich. Weswegen habt ihr euch eigentlich getrennt damals, vor 3 Jahren? Wir haben uns getrennt, weil ich aus beruflichen Gründen ins Ausland gegangen bin. Ich arbeite im Hotelgewerbe. Mhm. Und wie, deshalb habt ihr euch getrennt? Das war der Grund, aber nicht nur, sondern wir sind damals, ich bin ein bisschen durcheinander. Wir sind damals, haben uns auseinandergelebt, weil einfach, ich war ihm immer zu emotional. Ich bin Mensch, halt, ich kann über meine Gefühle reden. Also das heißt, das kriselte damals schon? Als du dann ins Ausland gezogen bist, ist es dann erstmal dann auch getrennt worden, das Ganze? Ja, ich habe damals noch in der Nähe von Bielefeld gewohnt und da haben wir halt eine Beziehung auch immer über die 3 Jahre über Distanz gehabt. Das heißt, wir haben uns also quasi immer nur am Wochenende gesehen. Ja. Und dann bin ich wegen ihm nach Düsseldorf gezogen. Also nicht nur wegen ihm, aber unter anderem. Und ich habe das Gefühl gehabt, seit dem Zeitpunkt ist die Beziehung immer schlechter geworden. Ob es ihn eingeengt hat, ich weiß es nicht. So, jetzt nochmal, ich fasse das nochmal zusammen. Ihr wart ehemals 4 Jahre zusammen, seid aber jetzt 3 Jahre mehr oder weniger getrennt. Ja. Habt aber dennoch eine Beziehung, hauptsächlich eine sexuelle Beziehung. Und letztendlich ist das für dich ein Zustand, der dich sehr runterzieht. Der zieht mich nicht nur runter, der macht mich fix und fertig. Ja. Es gibt auch Nächte, wo ich weine. Ich höre auch sehr oft deine Sendung, wenn ich abends wie heute vom Spätdienst nach Hause komme. Warum ziehst du keinen Schlussstrich und sagst nein? Ich schaffe das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich bin sonst so ein starker Mensch, aber ich schaffe das nicht. Ich kann auch jetzt irgendwie auch nicht so spontan jetzt heulen. Wie oft seht ihr euch denn? Ich sag mal, im Abstand immer so von 14 Tagen. Manchmal ist es sogar wöchentlich. Mhm. Und telefoniert ihr auch viel miteinander? Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon so, dass ich ihn immer wieder anrufe. Ach so. Mhm. Und er geht dann auch dran. Und wenn es ihm nicht passt, dann blockt er mich am Telefon irgendwie ab. Mhm. Am Montag haben wir uns noch wieder völlig gestritten. Ja. Also das klingt wirklich so, als wärst du so eine sehr praktische Untertanin von ihm. Sagen wir mal eine Sklavin. Irgendwie. Ja, er weiß schon. Ne? Er muss nur mit dem Finger schnippen, dann bist du da. Ja, so ist es. Und du machst alles mit. er sagt ja gar nicht mal die Wahrheit, er hält es nicht für nötig, richtig offenzulegen, wie er lebt. Damit gibst du dich auch zufrieden. Er nimmt dich als Betthäschen, ich sag's jetzt mal bewusst provokativ, er nimmt dich als Betthäschen. Ja, es ist aber auch so, dass es sexuell, es ist halt auch so eine Sache, sexuell. Klappt es wahrscheinlich sehr gut, ist ne? Es ist total schön, ja. Aber es ist auch oft so, dass ich danach furchtbar fertig bin. Und dann sagt er jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, du gibst mir die Schuld dafür. Deswegen sagt er, vielleicht können wir uns auch nicht mehr treffen, weil er sagt, er kommt damit nicht klar, dass er vielleicht mal irgendwann schuld daran ist, wenn ich, wie ich neulich gesagt habe, dass ich mal einen Psychologen aufsuche, weil er sagt dann bin ich das schuld. Und das damit kann er auch nicht klarkommen. Aber vielleicht hat er auch Angst vor dem Psychologen, weil der Psychologe dich vielleicht auf einen anderen Trip bringt, nämlich von ihm weg. So. Ja, aber der Punkt ist auch, ich schaffe es auch nicht irgendwie, mal eine neue Beziehung einzugehen. Ich lerne dann mal einen netten Mann kennen. Ja, aber das ist doch, Christina, wundert uns das? Wundert uns das? Wie du das jetzt schilderst, ist mir das völlig klar, dass du überhaupt keine Beziehung eingehen kannst. Du bist ja wie besessen von diesem Mann. Du hast ja nur diesen Mann im Kopf. Ja, und dein ganzes Denken und Leben und Hoffen rotiert um diesen Mann herum. Ja. Lässt dich aber demütigen, lässt dich benutzen, lässt dich beherrschen. Und dann kann natürlich gar nichts anderes in deinem Leben sich entfalten. Das ist doch völlig normal. Ja, und ich würde auch nicht nur von... Ich weiß, wenn ich arbeite oder wenn ich andere Dinge mache, dann ist das vorbei. Aber wenn ich dann abends alleine bin, die Freundinnen, die haben dann alle eine Beziehung irgendwo, ist ganz klar. Und dann ich würde auch gar nicht mehr davon von Liebe reden. Also das ist auch wirklich auch eine ganz, ganz klare Abhängigkeit, eine Hörigkeit. Ja, ich fühle mich wohl. Du musst dir vorstellen, wenn er kommt, es ist auch immer dasselbe Schema. Das Ding ist auch, er geht auch mit mir gar nicht so raus. Wir treffen uns auch immer nur bei mir. Wir treffen uns nie bei ihm. Er sagt dann immer, er muss doch seine Wohnung renovieren. Oder irgendwelche solche komischen Ausflüge. Du würdest sagen, ich brauche diesen Mann irgendwie, aber irgendwie bin ich auch ganz unglücklich damit. Ja, das ist irgendwie Vertrautheit, verstehst du? Ich kenne jeden Geruch, ich kenne alles von diesem Mann und ich lebe dann aber in dem Moment auch irgendwo in der Erinnerung. Es ist nicht das Reelle. Und das Mann muss dazu sagen, er ist ja Moslem. Und wir haben uns früher halt auch gestritten sehr, sehr viel, weil er immer gesagt hat, du musst auch so ein bisschen so denken wie ein Araber, du musst mich auch verstehen. Aber ich habe so viel für ihn getan. Ich denke mal, er sagt ja auch, er hat mit keiner anderen deutschen Frau klargekommen. Ich frage jetzt nochmal, du bist, um es ganz klar auch nochmal so zum Ausdruck zu bringen von deiner Seite, du bist in dieser Situation kreuzunglücklich. Ja, ich weine so oft letzte Zeit so, und ich finde einfach nur scheiße und ich weiß nicht, wie ich davon loskommen soll. Jetzt gibt es nur noch... Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Oder vielleicht drei. Die eine Möglichkeit ist, dass du dir wirklich schnell von außen Hilfe suchst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du diszipliniert mit dir umgehst und wirklich ganz, ganz klar dagegen arbeitest. Und jedes Mal Nein sagen ist ein kleiner Sieg. Aber das ist genau das, was mir so schwer fällt. So, pass auf, halt. Die Stimme hört von diesen Menschen. Ja. Und jetzt die dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, dann musst du noch tiefer fallen. Dann muss es dir noch schlechter gehen, dass du es kapierst. Darf ich dir kurz was sagen? Am Montag war es wieder so. Da hatte ich das Gefühl, ich muss ihn irgendwie anrufen. Und da habe ich es auch gemacht. Und da haben wir dann anderthalb Stunden telefoniert. Und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht vorbeikommen will. Und das ist auch oft so. Wenn ich ihn frage, kommst du vorbei, dann sagt er immer nein. Ob das für ihn irgendwie so ein Hochgefühl ist, keine Ahnung. Wenn er Bock darauf hat, mich zu sehen oder wie auch immer, dann ruft er an und dann geht er auch davon aus, dass Christina, mir sind die Strukturen völlig klar, dass du nichts zu melden hast, dass du einfach nur ein Anhängsel bist. Deswegen sage ich ja, es geht dir offenbar noch nicht schlecht genug, dass du nicht selbst dagegen agieren kannst. Nein, und wir haben uns so gestritten an dem Montag, weil er mir dann Vorwürfe macht, wenn ich mit meiner besten Freundin, mit der Anja, dann rausgehe, oder wir waren mal in der Altstadt, dann sagt er, was hast du in der Altstadt zu suchen bis 5 Uhr nachts in irgendwelchen Kneipen, hast du das nötig, dich von Männern anbaggern zu lassen? Und dann sage ich ihm auch, was hat das damit zu tun, wenn man abends rausgeht, Christina, dass man irgendwelche Männer anbaggern will? Darum geht es nicht. Merkst du, streiten wir uns, und dann setzt mich unter Druck. Ja, merkst du eigentlich, dass du jammerst? Ja. Du jammerst. Du jammerst grenzenlos. Ja, entschuldige. Nein, das sage ich da. Nein, ja. Du liebst ihn irgendwo noch. Oder? Ja, du liebst ihn irgendwo noch. Aber da muss auch irgendeine Konsequenz daraus folgen. Ja, dann weißt du, kannst was soll ich denn machen? Du sollst Nein sagen. Du sollst Nein sagen und ihn nicht immer wieder anrufen. Du sollst das nicht mit dir machen lassen. Du sollst dagegen arbeiten. Und das ist mir völlig klar, dass du das von heute auf morgen nicht kannst. Aber ich habe den Eindruck von dir, dass du dich auch überhaupt nicht bemühst. Du sitzt da und sagst, ah, ich Arme, ich kann gar nicht anders. Ich muss ihn anrufen, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn rieche und so weiter. Hilf mir. Du gehst zu irgendeinem, jetzt in dem Fall hast du ihn angerufen und sagst, hilf mir. Nein, das musst du selbst machen, du musst dir selbst helfen. Du hast ja die Erkenntnis, das ist ja schon mal ein wichtiges, ein hohes Gut. Das ja, war, du weißt. Du, warum macht dieser Mann das mit mir, wenn er mich... Nein, nicht, warum macht der Mann das? Warum lässt du das mit dir machen, Christina? Der Mann ist völlig unwichtig im Moment. Es geht nur um dich. Warum lässt du es mit dir machen? Und du bist Frau genug. Du bist eine 28-jährige Frau. Du kannst sagen, nein. Du kannst einen Riegel vorschieben. Und du kannst jeden Tag trainieren. Du kannst jede Woche trainieren. Und nur so funktioniert es, Christina. Aber jetzt sage nicht wieder ja, aber. Ja, weißt du? Ich hab dir recht. Es ist so, ich weiß es, ja. Aber es ist schwer. Weiß ich, du weißt nicht, wie das ist, wenn ich hier weine oder wenn es mir so total beschissen geht, auf Deutsch gesagt. Richtig ja. Beschissen geht. Ja, aber kein Mitleid. Ich kann dir jetzt nicht mit Mitleid dienen. Ich kann dir nur mit dem klaren Ratschlag dienen, Christina. Ja, meine Freundin, die sagt zum Beispiel, die beschimpft ihn, die sagt, das ist wirklich ein Idiot. Beschimpfe diesen Mann überhaupt nicht. Ich beschimpfe dich, dass du das mit dir machen lässt. Weil du nur eine Chance hast und wird dir nur richtig gut gehen, wenn du frei aus deinem Inneren entscheidest, ich will es nicht, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ja, was ist denn, wenn ich nächstes Mal wieder anrufe, was soll ich denn jetzt machen? Einfach nur Nein sagen. Ja. Nur einfach. Das ist aber nicht einfach, das weiß ich. Aber einfach nur Nein sagen, ja. Und die Abstände so weit schieben, so weit auseinanderbringen, wie nur irgend möglich, dass du ihn nicht siehst. Damit du einen Anruf, muss ich sagen, auflegen und... Nein, sag einfach, ich möchte jetzt nicht, ich habe keine Lust. Sag immer wieder Block ab. Damit du eine Chance für dein eigenes neues Leben bekommst. Jetzt habe ich ja alles gesagt. Ja. Liebe Christina, toi toi toi. Ich danke dir, alles Gute. Und deine Sendung ist super übrigens. Dankeschön. Tschüss. Ich danke dir. Alessandra. Nicht Alexandra, sondern Alessandra. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo. Guten Morgen. Ja, mein Thema, also ihr hattet vor ein paar Tagen das Thema Angst vor Weihnachten. Ja. Und da bin ich nicht durchgekommen. Ja. Und das Problem ist, dass meine Mutter, sie ist sehr depressiv, schon immer gewesen. Mhm. Und in den letzten Jahren wurde das halt immer schlimmer. Ich bin ein bisschen nervös, sorry. Macht nichts. Und meine Mutter hat halt, wir sind alle ausgezogen. Ich habe noch vier Schwestern, vier Geschwister, einen Stiefbruder. Ja. Und alle Kinder haben keinen Kontakt mehr zu der Mutter. Hm. Wo ist der Vater? Der Vater, also die leben noch zusammen, meine Eltern, aber die haben sich halt immer sehr gestritten, heftige Auseinandersetzungen gehabt. Mhm. Die sind auch so ausgeartet, dass meine Geschwister, die Eltern, immer dazwischen gegangen sind. Mhm. Polizei, Notarzt, Krankenwagen und immer meine Mutter abgeholt haben. Oh je. Was heißt Krankenwagen? Das heißt, die Mutter ist geschlagen worden von dem Vater? Also geschlagen nicht, aber also es wäre fast immer dazu gekommen, ich muss dazu sagen, mein Vater ist Sizilianer, sehr temperamentvoll. Ja. Ansonsten immer sehr ruhig, aber meine Mutter hat halt immer so... Ich will schon sagen, provoziert. Warum kommen der Krankenwagen? Weil meine Mutter zusammengebrochen ist, also geschrien hat und um sich geworfen hat auch, ne? Ja. Ja, und so war das früher. Jetzt seid ihr alle raus aus der Firma, genau. Aus der Familie. Aber die beiden leben noch zusammen? Die beiden leben zusammen. Mein Vater kommt halt öfters zu meinen Geschwistern, die gleich um die Ecke wohnen, leider von meinen Eltern. Ich wohne etwas weiter weg. Ja. Und dann heult er sich auch dort aus. Mhm. Ne, das ist also das, alles das. Was und die Mutter kommt nicht zu den Geschwistern? Ab und zu ist sie noch dieses Jahr noch zu denen gekommen, zu meinen Geschwistern. Liegt das daran, dass sie nicht mehr so oft kommt, weil sie so krank ist und sich immer mehr zurückzieht? Ja, das auch. Und sie provoziert halt auch. Und ich habe sie immer noch sehr gern. Ich liebe meine Mutter. Mhm. Auch meine Geschwister. Nur wir können es halt nervlich nicht mehr. Ja. So, jetzt sagtest du gerade, das Thema ist irgendwie so Angst vor Weihnachten. Ja, genau. Inwiefern? Ja, weil halt die letzten Jahre an Weihnachten Horror gewesen sind für uns. Wir haben uns immer viel Mühe gegeben. Meine Geschwister haben immer großartig Essen gemacht. Wir haben Weihnachten bei uns gefeiert, also bei meinen Geschwistern, nicht mehr zu Hause, bei meinen Eltern. Ja. Und kamen denn die Eltern dann auch dazu? Ja, natürlich. Ja, ja. Also die ganze Familie, die sich im Jahr selber sehr selten gesehen hat. Mhm. Und an Weihnachten haben wir gesagt, komm, reißt euch alle zusammen. Also fast eine klassische Situation von vielen Familien, ne? Ja, die sich kaum sehen oder wenig sehen im Jahr oder sehr viel auch streiten. Richtig. Und dann trifft man sich Weihnachten unter dem heiligen Weihnachtsbaum und dann knistert es an allen Ecken. Ne? Ganz genau. Ja, und halt meine Mutter ist halt so, wenn man ein falsches Wort gesagt hat, sie hat auch ein sehr lautes Sprechorgan. Mhm. Und dann ist das immer so, gelaufen, dass sie aufgesprungen ist, Theater gemacht hat. Also es ist richtig eskaliert, Heiligabend bei euch. Ja, richtig eskaliert. Richtig so mit lauter Schreierei, ja. Streit, mit, hat man was geworfen? Ja, das, ja, weniger halt, aber mit Worten sehr, sehr schlimm, ne? Mhm. Und dann halt auch Kleinkinder, meine nicht nur Neffen so dazwischen saßen. Wie schlimm. Dann ja. Endete, das heißt also, die heiligen Abende in den letzten Jahren endeten immer im Zoff. Immer, genau. Immer? Immer. Die letzten, ich will mal sagen, 5, 6, 7 Jahre bestimmt immer, und es wurde wie halt immer schlimmer. Wie furchtbar. Mhm. Und das steht jetzt auch dir, euch bevor wieder, nächste Woche. Es soll alles wieder so arrangiert werden wie letztes Jahr? Nee, eben nicht. Also wir haben uns gesagt, wir Geschwister, dass wir dieses Jahr nicht mit unserer Mutter feiern wollen. Ach so. Aber wir immer noch nicht wissen, wie wir es trotzdem anstellen. Meine Mutter weiß das halt seit dieser Woche und dann ist sie ausgerastet. Mhm. Meine älteste Schwester hatte momentan noch ein bisschen Kontakt zu ihr und sie hat bei ihr übernachtet. Ja. Und dann muss das wohl so schlimm ausgeartet sein, dass meine Mutter ganz schlimm geschrien hat um sich. Ich war jetzt nicht dabei, ich weiß nur von Erzählung her. Mhm. Und dann hat meine Schwester die Polizei angerufen, Krankenwagen. Und dann hat man sie für eine Nacht in die geschlossene Anstalt gesteckt. Mhm. Mhm. Schon öfters das gewesen. Ja. Man hat sie dann aber am nächsten Tag wieder rausgelassen. Ja. Bist du denn jetzt deshalb ein bisschen unsicher, ob die Entscheidung richtig war, sie nicht dazu zu nehmen? Ja, genau, weil ich auch nicht weiß, ob sie sich was antut. Mein Vater hat gesagt, sie hätte Briefe geschrieben. Die liegen zu Hause auf dem Tisch für jedes Kind. Mhm. Und das hat sie auch öfters getan. Also mir hat sie noch nie einen Brief geschickt, aber meinen anderen Geschwistern. Mhm. Und ich muss immer sagen dazu, dass ich sehr liebe Geschwister habe. Mhm. Auch eher schüchterne Menschen, die auch aber so. Es ist ja schon eine absurde Situation. Da trifft sich die Familie seit Jahren und es gibt immer Streit und immer Streit. Und eigentlich würde man von außen betrachtet sagen, dann macht das nicht mehr, arrangiert nicht mehr ein solches Heiligabend gemeinsam. Und jetzt habt ihr die Mutter ausgeladen quasi. Ja. Und jetzt ist die Angst da, dass die sich was antut. Ja, Die Angst da, dass sie völlig ausrastet? Dass sie völlig ausrastet, zum Beispiel mit den Briefen auch. Ich meine, sie hat sie ja jetzt geschrieben und uns noch nicht in den Briefkasten geworfen. Ich gehe mal davon aus, dass sie uns dann an den Tagen reinwirft, was sie oft getan hat, also zwischendurch. Also Alessandra, deine Mutter scheint ja nun offensichtlich sehr krank zu sein. Ja, psychisch krank zu sein. Sehr, sehr krank. Das ist ja das Problem. Mhm. Das heißt, im Prinzip müsste auf irgendeine Weise versucht werden, dass deine Mutter Hilfe bekommt. Ja, sie nimmt keine Hilfe an. Sie sagt immer, ich bin doch nicht verrückt. Und ich meine, sie ist ja auch nicht verrückt. Mhm. Ich denke, sie hat vieles mitgemacht, was wir alle viel mitgemacht. Ich habe auch schon ein Jahr Therapie hinter mir. Mhm. Also sie geht nicht freiwillig in eine Klinik? Nein. Das macht sie definitiv nicht. Nein, das macht sie definitiv. Man darf sie auch nicht darauf ansprechen. Mhm. Da ist das natürlich eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch nicht tyrannisieren lassen von einer solchen Frau. Ja, tyrannisieren lassen, und dann hat sie halt auch Sachen gemacht, die man nicht so ganz akzeptieren darf und kann. Auch zum Beispiel hat sie auf Kataloge bestellt über unsere Kinder, also über uns, über unseren Namen, solange wir zu Hause gewohnt haben. Mhm. Dann hat sie die Rechnung nicht bezahlt und die mussten wir bezahlen, wenn ich sie mal darauf angesprochen habe. Meine Geschwister haben sich nicht getraut. Dann hat sie es geleugnet, gesagt, ihr könnt auch mal so für sie was tun, wo wir eigentlich viel für sie getan haben. Ich finde erstmal die Entscheidung gut, dass ihr sie nicht mit in den Heiligen Abend hineinnehmt. Ich finde es erstmal gut. Mhm. Gleichwohl sehe ich aber auch die Problematik, dass sie euch natürlich letztendlich den Heiligen Abend doch kaputt macht, nämlich durch ihre Aktionen und vielleicht sogar mit ihrer Androhung, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Wie ernst nimmst du das? Ist das so ein Bluff oder könntest du dir vorstellen, dass die das sogar, dass die dazu fähig ist? Also ich nehme mittlerweile es sehr ernst, weil ich bin ein sehr intuitiver, ich weiß nicht, ich habe auch immer so schlimme Träume, und wo das passiert ist jetzt auch diese Woche, ich habe das wirklich so, also nicht ganz geträumt, aber ich habe das gespürt, so im Traum war es auch so ein bisschen Krach und so. Ja, und 2 Tage später höre ich dann, dass sowas in der Nacht passiert ist. Also ich würde sagen, wenn eine wirklich akute Gefahr besteht, dann müsst ihr eine Klinik alarmieren, einen Arzt alarmieren, dass sie unter Umständen dann doch zwangseingewiesen wird. Es gibt ja leider, es ist immer schlimm, wenn man das so sagt. Ich zögere da auch immer sehr, aber wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, es gibt ja keine Alternative zu dem, was gerade besprochen wurde. Ja, weil halt meine Geschwister sehen das schon gar nicht mehr. Die sind selber sehr verbittert. Wenn meine Mutter auch sieht, früher war sie nicht so, wenn man dann hier vorbei, aber man sieht sie dann so, dann ist sie sehr verbittert. Und glaubst du denn, dass ihr, wenn die Mutter nicht dabei ist an dem Heiligen Abend, mal abgesehen von den Drohungen, die da so in der Luft hängen, dass das eigentlich dann sogar ein schöner Heiliger Abend werden könnte? Ja, also schon ein ruhiger. Ne? Mhm. Wir feiern ja, ich meine, es ist ja auch ein Abend, wo man so ruhig zusammensitzt. Natürlich werden wir bedrückt an die Stimmung, aber... So, Entscheidung, ich sag's nochmal, Entscheidung finde ich gut. Und zum Zweiten, wenn es zu akut wird, dass es wirklich eine Selbsttötungsgefahr zu geben scheint, dann müsst ihr eine Klinik informieren, finde ich. Anders geht's erstmal nicht. Ich würde aber auch gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen redest. Okay. Ja, so machen wir das, Alexandra. Alles Gute. Alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche ich dir auch und wie auch immer es ausgeht, nächste Woche dennoch schöne Weihnachten. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Michael, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Michael. Dein Thema. Ich bin halt ein bisschen nervös, aber... Heute sind alle nervös. Alle sagen, sie sind nervös. Ihr braucht ja gar nicht nervös zu sein. Wir kennen uns doch alle hier. Ja, zumal ich auch die Sendung sehr, sehr oft sehe. Na siehst du, also... Mein Thema ist halt, ich bin halt krank. Mhm. Also eine Krebserkrankung. Was für eine Krebserkrankung? Also ich habe Nerventumore, die sich im Körper verteilen, die halt Lähmung und totale Ausfälle. Und ich rede jetzt auch ein bisschen undeutlich, weil ich halt auch hohe Dosen Morphium nehme jeden Tag. Ja, man hört es so in der Aussprache, das ein bisschen. Das ein, was mein Problem ist, ist, dass... ich habe immer das Gefühl, nur weil wir krank, oder für mich war die Frage sehr oft gestellt, habe ich nicht das Recht auch auf Nähe? Ich frage mich sehr oft, habe ich nicht das Recht auf Nähe, Wärme und Zuneigung oder auf eine Beziehung, nur weil ich krank bin? Mhm. Ich habe die Erfahrung immer, sobald ich jemanden kennengelernt habe, Menschen kennenzulernen, für mich ist kein Problem. Aber sobald sie dann erfahren haben, ich muss ins Krankenhaus. Mhm, also das heißt, wenn so in dem Moment, wo die das erfahren, die Leute, schrecken die zurück oder gehen richtig auf Distanz oder lösen sich gar von dir? Genau. 41 Jahre bist du alt. Ja. Hattest du mal eine längere Beziehung in deinem Leben? Ja, über 5 Jahre. Ja. Warst du da auch schon krank? Das Anfangsstadium war da, ja. Ja. Wie lange bist du denn krank schon? Ich bin jetzt, seit 94, 95 ist es halt jetzt extrem ständig jetzt gestiegen. Ja. Ist diese Beziehung auch daran dann kaputt gegangen? Ich habe meine Freundin damals in der Klinik kennengelernt. Mhm. Sie war krank, ich war krank. Ich kann es noch nicht mal sagen, ob es Liebe war oder ob es einfach nur gegenseitiger Halt war. Ich gab ihr halt. Das heißt jetzt, seit dieser Trennung ist nichts passiert eigentlich, nichts Großartiges. Nee, feste Beziehung möchte ich gar nicht. Absolut. Ja. Hast du denn überhaupt die Möglichkeit, bei der schweren Erkrankung noch großartig rauszugehen in Cafés oder in Kneipen oder? Nicht mehr. Ich kann also kaum laufen, bin halt auf Krücken, also Gehhilfe angewiesen. Aber wie machst du denn dann die Erfahrung, dass die Leute sich von dir abwenden, wenn du gar keine neuen kennenlernst? Ich mache dreimal die Woche gehe ich schwimmen. Ja. In so ein Thermalbad würde ich auch Krankenleistiker machen. Mhm. Und dann, wenn ich dann noch halt Leute kennenlerne, halt alleine durch die Umgebung, da lernt man dann halt Leute kennen. Ja, aber das sind ja eigentlich Leute, die selbst auch krank sind, ne? Nicht immer. Sind halt entweder nur eine Bandscheibe oder haben eine Operation hinter sich. Das sind halt keine Tumorpatienten. Mhm. Wie ist denn überhaupt die Prognose deiner Erkrankung? Du bist ja schon so lange krank. Gibt es die Sorge, dass du sie nicht lange wirst mehr überleben können, die Krankheit? Das kann schnell gehen. Das kann ein paar Jahre dauern, es kann von Minute auf Minute, sobald es im Gehirn losgeht, also dass sich da Nervenknoten, Nerventumore bilden. Also man kann dann mit Bestrahlungen, Chemotherapien, Operationen, das geht, kann man nichts machen. Ich habe also 36 Operationen hinter mir. Oh je, 36 Operationen. Und irgendwann ist Grenze, das geht dann irgendwann nicht mehr. Du lebst ganz alleine? Ja. Nicht in einer Wohngemeinschaft oder bei Verwandten, also du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Das heißt, das ist wahrscheinlich für dich dann auch, vor allen Dingen, wenn du es auch so wahrnimmst und auch so sensibel bist diesbezüglich, ein sehr einsames Leben. Ja, teilweise ja. Hast du denn Freunde? Nein, ich habe Freunde überhaupt nicht, weil ich mit Männern absolut nicht zurechtkomme. Mich darf noch nicht mal ein Mann anfassen, aufgrund, ich sag's einfach, Missbrauch in meiner Kindheit. Mhm. Über mehrere Jahre, dass ich, also bei mir, also wenn mich ein Mann anfasst, da ich. Also die ganz große Sehnsucht ist eine, wie du es anfänglich auch gesagt hast, und was eben nicht funktioniert, ist die Sehnsucht nach einer Frau, nach einer Beziehung, nach einer Liebe. Ja, die aber auch, die mich als Mensch im Vordergrund sieht, nicht die Krankheit. Ich habe ein Inserat gesetzt gehabt. Die Resonanz war sehr, sehr groß. Mhm. Aber das Einzige, wo sie sich drauf interessiert haben, waren die Krankheit. Es ging nicht um mich. Michael, das ist sehr schwer für mich, da was zu sagen. Weil mir das auf der einen Seite sehr leid tut, in welcher Situation du leben musst und dass dir das dann auch immer wieder passiert. Andererseits kann man ja nur sagen, du musst es immer und immer wieder versuchen, in der Hoffnung, dass du auf eine Frau triffst. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es solche Frauen gibt, die sich auch auf einen Menschen einlassen, trotz der Krankheiten. Ich habe es oft genug auch hier gehört in der Sendung schon, wo die Krankheit nicht im Vordergrund stand, sondern wirklich der Mensch, um den es ging. Es ist nur die Frage jetzt, weil du so ein gehandicapt auch bist, wo ein Austausch stattfinden kann, wie du an Kontakte kommen kannst. Über Anzeigen, ja, über Internet, ich weiß nicht, ob du einen Computer hast. Ich habe Telefon, ich kann auch gewisse Reisen auch machen, das ist nicht das Problem, dass ich jetzt nur ans Haus gefesselt bin. Ne? Ich glaube, das Schlimme daran ist, und das kann dann wohl auch jeder nachvollziehen, wenn er sich in deine Situation versetzt, dass man irgendwann auch mürbe wird, ne? Und irgendwann auch missmutig. Und dann erlebt man noch wieder einen Rückfall oder wieder eine Niederlage und denkt, ah. Und wenn man dann auch noch körperlich so angeschlagen ist, wie du es bist, ist mir die Stimmung schon begreiflich, in der du bist. Ja, das Schlimme ist nur, wenn ich da dran irgendwo, 89 ist mein Bruder an Krebs gestorben, 90 meine Mutter und 91 mein Vater. Und irgendwann, die Frage taucht immer da auf, wann bin ich dran? Wann ist die Zeit gekommen, dass ich dran bin? Ja, das ist alles ein großes, komplexes Geflecht bei dir. Gibt es denn überhaupt niemanden, mit dem du dich so austauschen kannst? Nein, ich bin ein Mensch, der aufgrund des Vertrauensbruches, was damals auf das fand, also sagen wir mal, auch sehr schwer, also jemand an mich ranzulassen. Ich bin halt für andere Leute immer offen gewesen. Ich war für andere Leute immer der Mülleimer. Jeder konnte zu mir kommen, zum Reden. Auch früher, so, wo ich Jugendbetreuung gemacht habe. Jetzt ist die ganz große Frage, finde ich. Entschuldige, wenn ich dich höre. Die ganz große Frage ist eigentlich, wie gelingt es, nach all den Rückschlägen und Fehlschlägen, die du erlebt hast, dich in deiner jetzigen Situation noch zu öffnen, dass du bereit bist, irgendwie einen Kontakt aufzubauen. Es muss ja vielleicht wirklich nicht gleich ein sexueller Kontakt sein. Nee, absolut nicht. Nee, das wird auch für mich auch gar nicht mal im Vordergrund stehen. Ja, ich meine, es kann ja auch ein freundschaftlicher Kontakt sein. Das Kommunikative, der Austausch stattfindet. Weißt du, was wir mal machen, Michael? Ich sage ja immer fleißig unsere Faxnummer hier. Ne? Ja. Die 0800-5678-110. Wenn sich jemand jetzt angesprochen gefühlt hat und sagt, ich würde ganz gerne mit dem Michael mal in Kontakt treten, der vielleicht ein Mensch, der in ähnlicher Situation ist wie du, dann würden wir gerne den Kontakt knüpfen. Wir versuchen das ganz einfach mal. Ich weiß nicht, ob dabei was rauskommt. Das wäre super, ich würde mich freuen, wenn es klappt. Vielleicht klappt es und wir würden es natürlich sofort dir mitteilen und dann könntet ihr euch dann miteinander kurz schließen. Das ist das, was ich dir anbieten kann. Und das andere ist einfach nur so der Rat, wirklich wie ein Stehaufmännchen zu sein und das immer wieder zu versuchen. Das ist doof, deswegen, ich habe auch zum ersten Mal auf den Mut gehabt, jetzt zu sagen, ich rufe dich jetzt mal an. Ja, ja. Weil ich habe in den letzten 14 Tagen für mich so eine Umwandlung gemacht, dass ich sage, ich habe früher, habe ich mich beschämt, über den Missbrauch zu reden. Weil ich bin ein Mann, Missbrauch, ich halt, für eine Frau ist es genauso schlimm, aber als Mann ist die Schamgrenze da wesentlich noch höher, das zu sagen. Und mittlerweile kann ich darüber reden und ich will das aufarbeiten. Ich will und möchte leben. Ja, das ist ein guter Satz, ein verdammt guter Satz sogar. Ich möchte auch, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte jetzt wechselst. Machen wir das? Ja. Dann legst du auf, der Peter ruft dich an und wenn was kommt an Faxen, wirst du informiert so schnell wie möglich. Ich würde mich sehr freuen. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank und schöne Feiertage. Danke dir auch. Danke, tschüss. Danke für die Sendung. Tschüss. Peter, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Dominik. Ja, hallo Peter. Ja, mir ist was passiert, was wohl, glaube ich, Horror pur ist, sage ich jetzt mal. Ich habe vor knapp etwas über einem halben Jahr eine Frau kennengelernt gehabt, durch unsere Kinder. Ich bin alleinerziehender Vater gewesen, habe einen 10-jährigen Jungen und sie hat einen 8-jährigen Jungen. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, das war die große Liebe auf den ersten Blick gewesen. Mhm. Wir sind auch nach einigen Monaten sofort zusammengezogen. Mhm. Das lief alles bombastisch. Wir hatten darüber gesprochen, auch zu heiraten und auch gemeinsam noch Kinder zu hatten wir uns gewünscht. Ja. Jetzt war der Termin, hatten wir auch schon ein bisschen vorgezogen gehabt, war schon vielleicht früh gewesen, aber bis dahin war auch alles wirklich super gelaufen. Und ja, jetzt hatten wir Freitag, den 13., haben sich schon einige darüber geschmunzelt, hatten wir einen Termin gehabt. Und genau eine Woche vorher, am Montag, haben wir dann erfahren, dass wir beide noch ein Kind bekommen, beziehungsweise meine Frau. Und sie hatte einfach sich schon so... Also euer gemeinsames Kind ist das? Ja, ja, das, sie ist also jetzt schwanger. Mhm. Und sie hatte zwar vorher so ein paar Stimmungsschwankungen gehabt und wir hatten auch mit dem Arzt darüber gesprochen gehabt und er sagte also, dass das könnte von der Schwangerschaft sein, also dass sie ein paar Depressionen bekommen hatte. Mhm. Am Freitag hatten wir, wie gesagt, geheiratet und am Samstag verfiel sie dann plötzlich den ganzen Tag total apathisch gewesen und nervös und hat überhaupt nicht mehr geredet. Am Sonntag ist sie dann mit von ihrer Schwester abgeholt worden, weil sie sie besuchen wollte und kam Sonntagabend dann total verängstigt zu mit Polizei, mit ihrer Schwester an. Ja, sie will nicht mehr, sie hat Angst und kann nicht mehr und ja, mit Polizei. Und sie will nicht mehr, sie kann nicht mehr und sie will Sachen raushalten, hat sich nur ein paar Dokumente rausgeholt gehabt und ist mit ihren Jungen dann praktisch gesehen abgehauen. Ach. Und sie hat mich dann abends nochmal angerufen. Ich sag, was ist denn los? Nee, ich will nicht mehr mit dir reden. Und eins sage ich dir auch, ich will das Kind nicht mehr. Ich lasse das nächste Woche abtreiben. Es ist nichts vorgefallen zwischen euch beiden? Im Gegenteil. In der Zeit, also das ist die erste Beziehungskiste, wo ich noch nicht mal den kleinsten Streit gehabt habe. Das ist ja unglaublich. Und ihr habt geheiratet? Wir haben am Freitag, den 13. geheiratet. Und es war gute Stimmung, es war große Liebe. Ja. Es war Innigkeit, es war Zärtlichkeit, es war alles da. Das war alles perfekt gewesen. Das war manchmal schon zu schön gewesen, weil die Kinder, die haben sich so gut verstanden gehabt. Mhm. Mein Sohn hatte, der ist wie gesagt 10, der Mike, der hat schon mit 3 Jahren seine richtige Mutter verloren, die ist abgehauen. Von Patrick, der lebte jetzt fast 7 Jahre mit ihr alleine und die Kinder haben gegenseitig gesagt, also meiner zu ihr, jetzt vor 4 Wochen hat angefangen Mutti zu sagen und der Patrick von ihr hat also auch schon Papa gesagt, ich habe es war alles in Ordnung gewesen. Aber Peter, da muss doch irgendetwas muss da sein. Irgendetwas muss ja. Es ist ja irgendwas. Muss sich etwas sein. Es ist etwas. Ja, ich habe jetzt mit Ärzten gesprochen, wenn ich das sagen darf. Ich habe jetzt nochmal mit dem Hausarzt und mit den Gynäkologen gesprochen gehabt und die sagten mir übereinstimmend, so wie sie sich verhalten hatte, da sind so ein paar Sachen, haben sie mich abgefragt gehabt und sagte, das weist ganz eindeutig darauf hin, dass sie eine schwere Schwangerschaftsdepression hat. Ja gut, also ich habe jetzt keine Ahnung von Schwangerschaftsdepressionen, aber eine so radikale Da hat sich jeder gewundert hier. Und vor allen Dingen. Also man ist vielleicht mal schlecht drauf oder so. Also man ist auch ein bisschen depressiv drauf. Aber man zieht doch nicht aus, nachdem man gerade frisch verheiratet ist. Ja, das ist man sagt doch nicht, oder Frau sagt doch nicht, ich will das Kind gar nicht haben. Das heißt, ich will es abtreiben, heißt das im Klartext, ne? Sie soll sich sogar schon zwischenzeitlich, das kommt noch dazu, ich habe auch erst gedacht, sie wird sich beruhigen. Von ihrer Schwester habe ich erfahren, dass sie zwischenzeitlich eine neue Wohnung bekommen hat. Sag mal, wieso kam denn eigentlich die Polizei mit dahin? Ja, das ist doch merkwürdig. Das verstehe ich auch nicht. Sie hätte angeblich Angst vor mir gehabt. Ich sage, das kann es doch nicht sein, wenn wir irgendwo mal vielleicht mal einen Streit gehabt hätten, dass sie vielleicht davor Angst bekommen hat. Aber ihr hattet doch keinen Streit. Nur nicht mal das. Nichts. Das ist gar nichts vorgefallen. Im Gegenteil. Was redest du mit der Schwester? Die Schwester, die hatte mich den gleichen Tag noch einmal abends angerufen gehabt und sie hatte mich vor 2 Tagen noch mal angerufen gehabt. Die hat auch noch mal gesagt, sie versteht das auch nicht. Sie kennt mich zwar jetzt nicht so gut, aber selbst sie kann mit ihr nicht reden. Die ist total weg. Die sagt, sie ist total durch, ob ich irgendwas gemacht hätte. Ich sag überhaupt nichts. Das lief ja super alles. Und jetzt, ich meine natürlich, die habe ich schon gefragt gehabt, was kann man da machen? Und das Schlimme ist, rein, ich kann überhaupt nichts machen. Ich schau mal eben. Ich muss das mal ein bisschen sacken lassen. Du redest sehr, sehr schnell. Ja, tut mir leid. Das ist, finde ich, so unglaublich, wenn eine Beziehung so gut und so gut funktionierte und so im Lot war und so harmonisch war, kann nicht schlagartig irgendetwas. Das sage ich mir auch die ganze Zeit. Es muss irgendwas doch ganz Gravierendes geschehen sein. Also in der Woche hatten wir die ganzen Vorbereitungen gehabt für die Hochzeit und sie hatten auch sogar Samstag noch, am Freitagabend noch, da hatte sie zwar auch schon Stimmungsschwankungen gehabt, die hatte ich aber nicht so, ich hatte gesagt, dass er ein bisschen durch den Stress gewesen wäre. Und da haben wir sogar noch Pläne gemacht. Wir haben uns abends hingesetzt, was wir dann Montag mit den Ämtern machen. Sie hat es auch aufgeschrieben gehabt. Also es lief ganz normal alles ab. Hast du mit der Schwester denn wohl beraten, dass sie mal einen Psychologen, einen Psychiater aufsucht, um sich mal durch... So weit kam ich gar nicht. Das Schlimme ist... Ich glaube, dass dir völlig die Hände gebunden sind im Moment, dass du gar nichts tun kannst. Das ist ja das Schlimme an der Situation. Vor allen Dingen, sie ist noch nicht in der 12. Woche und ich habe die Befürchtung, dass sie vielleicht sogar ernst macht in ihrer Situation, weil sie zu ihren Gynäkologen hier, den sie hier hatte in Duisburg, da nicht mehr hingegangen ist, auch die Termine nicht mehr wahrgenommen hat. Und ich habe die schwere Befürchtung, dass die sogar jetzt da ohne einfach hingeht und das Kind sogar abtreiben lässt. Und vor allen Dingen die Kinder beide. Ich habe nochmal die Frage an dich. Ja, bitte. Nochmal die Frage. Du musst doch, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich Tag und Nacht nur grübeln. Das was, tue ich. Was ist mit der Frau los? Was habe ich falsch gemacht? Das ich frage dich jetzt nochmal, weil ich es so unglaublich finde. Ja. Hast du auch nicht so einen ganz kleinen Ansatzpunkt, wo du denkst, da könnte es vielleicht sein? Oder ist irgendwas aufgebrochen von früher, was sie erinnert oder irgendwas? Ich weiß wohl, dass ihr Mann also wohl früher sehr viel getrunken hat und auch sie teilweise sehr geschlagen hat, also ziemlich schlimm sogar zusammengeschlagen hat. Das hast du ja nicht gemacht. Aber, ich trinke nicht und ich bin im Gegenteil. Ich habe meinen Jungen, ich habe meine Mutter hier noch in der Wohnung, die haben sie auch auf Anhieb verstanden gehabt. Die hat sich weil die ist im Pflegefall und sie hat sich so teilweise mit ihr sogar beschäftigt gehabt. Ich sag ja, also ich bin die ganze Zeit am Grübeln gewesen und hier ist nun wirklich überhaupt nichts passiert. Bin ich völlig ratlos, Peter? Völlig. Also wenn ich das so als Außenstehender höre, was du sagst. Für mich ist Weihnachten gefallen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor allem die Kinder. Der Patrick, der war früher schon schwierig gewesen und der hat sich jetzt in der Zeit, wo wir hier zusammen waren, so gut getan. Ja, wie macht man das den Kindern begreiflich überhaupt? Ja, meine, da ist hier abends, tagsüber fällt das sich in Anführungsstrichen normal. Aber ich sehe abends, wenn ich zu ihm hinkomme, die Tempos liegen da. Und er fragt auch immer, wo ist die Mutti? Und das ist natürlich für mich jetzt eine Situation, zumal er schon seine richtige Mutter verloren hat, umso schwerer. Vermutlich wirst du nur abwarten können erstmal. Oder vielleicht, wenn es einigermaßen geht, dass du nochmal den Kontakt zu der Schwester aufbaust. Ja, die ist selber fertig. Die hat vor kurzem festgestellt, dass sie Epilepsie hat. Und die ist also auch, hat auch eine größere Familie und die sagte auch, die kann auch nicht mehr bei ihr bleiben. Die hatte wohl ein oder zwei Nächte bei ihr geschlafen gehabt. Und sie sagte, ich bin fertig, Peter. Ich wollte noch mit ihr versuchen zu reden. Sei mir, sagt sie, böse, Peter, ich möchte nicht da reingezogen werden. Aber ich bin sowieso fertig genug. Und ich habe auch jetzt zurzeit überhaupt keinen Kontakt. Ich hab versucht, schon das Jugendamt anzurufen oder auch die Caritas anzurufen. Aber die alle, die schütteln nur die Schultern und sagen, ja, da kann man nichts machen. Natürlich, ja, was willst du auch sagen? Das Jugendamt, das sind ihre Kinder und... Ja, das ist das Schlimme dazu. Der Patrick wollte immer zu mir runter. Der hat uns praktisch gesehen auch mehr oder weniger so ein bisschen verkuppelt. Durch die Kinder haben wir uns ja... Lass mich mal fragen, mal die Hochzeit, weil die Hochzeit, der Tag der Hochzeit auch ein guter Tag? Ja, doch. Also, das war ein kleiner Rahmen gewesen. Das waren nur zwei Freunde hier gewesen und meine Mutter und die Kinder waren dabei gewesen. Das war ein kleiner Rahmen gewesen, also... Und es lief auch, die Vorbereitungen, die liefen alles einwandfrei ab. Wir haben sogar nachher, nach dem Termin, sind wir noch im Amt gewesen, haben da jemand besucht gehabt. Also auch nicht. Dass irgendwie diese Zeremonie oder die Tatsache, dass sie nun wieder verheiratet ist, dass das in ihr irgendetwas aufgewühlt hat. Die hat sich ja auch selbst drauf gefreut gehabt. Die hat auch immer den Wunsch geäußert, sagte, wenn wir heiraten, eins sagte sie immer zur Bedingung, sei, ich möchte aber gerne in Weiß heiraten. Sie möchte gerne nächstes Jahr, das hatten wir, wir hatten auch darüber gesprochen gehabt, wo wir festgestellt haben, wir hatten schon vorher die Vermutung gehabt, sagte, wenn das so sein sollte, dann wollen wir dann nach der Entbindung, dann war das ja auch dann einfacher für sich, auch ein Weißer. Und also Peter, ich kann nichts, überhaupt gar nichts dazu sagen. Überhaupt nichts. Wenn du nicht mal einen Millimeter Anhaltspunkt hast und ich habe ihn auch nicht. Ich weiß es nicht. Das Schlimme ist... Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nichts sagen. Das Schlimme ist ja wohl in dieser Situation, dass wenn das wirklich stimmt, was mir zwei Ärzte heute gesagt haben und auch noch hier andere Leute, dass sie wirklich unter einer schweren Schwangerschaftsdepression leiden sollte, vielleicht im Zusammenhang mit der Erfahrung, was sie früher mit ihrem Mann gemacht hat, dass sie da vielleicht noch alte Ängste hervorgekommen sind. Vielleicht. Dass man da überhaupt nichts machen kann. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, sehr schlimm. Wir müssen jetzt hier Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Es tut mir sehr leid, dass ich dir nichts Konstruktives habe sagen können. Ich kann nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sich das irgendwie doch wieder einrenkt und dass sie sich zumindest mal meldet und es dir erklärt. Das wäre ja auch schon mal viel. Alles Gute. Ich danke dir, Romina. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Wolfram Spielkowski, Thomas Reintke, Jan Hölz, Malte Imels, Heinrich Stanzig, Pamela Koppay, Jan Griffe zu Baringdorf und Peter Ofsianowski. Jetzt gehen wir in die Weihnachtspause und wir sind wieder da in der Nacht vom 14. auf 15. Januar. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich freue mich sehr auf euch. Macht's gut. Alles Liebe. Bis zum nächsten Jahr. Bye bye.